Kundgabe 5988. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.06.1954. Verheißung des Lebens. Jesus Christus. Das Leben will ich denen geben, die den Tod fliehen, die sich abwenden von dem, der den Tod in die Welt gebracht hat, und die meiner Verheißung Glauben schenken, dass sie leben sollen ewiglich, so sie sich von mir erwecken lassen. Ich allein kann diese Verheißung erfüllen. Ich allein kann dem Tode gebieten, euch freizugeben. Und ich allein verfüge über die Kraft, die ihr zum Leben benötigt. Wer daher leben will, der komme zu mir und empfange das Leben aus meiner Hand. Wer wahrhaft leben will, der begehre Kraft von mir, und er wird sie beziehen können unbegrenzt. Ich will euch das Leben geben, denn ich liebe euch und will daher euch dem Tode abbringen. Ich will den leblosen Zustand eurer Seele wandeln und ihr die Fähigkeit geben, tätig zu sein zur eigenen Beglückung. Ich will, dass sie in Licht und Kraft wirken kann, auf Erden schon und dereinst im geistigen Reich. Doch nichts kann ich tun, wider euren Willen. Erst so ihr selbst dem Tode entfliehen wollet, könnet ihr mit meiner Kraft gespeist werden. Erst wenn ihr euch abwendet vom Feind allen Lebens, hat er seine Macht über euch verloren und ihr geht dem ewigen Leben entgegen. Erst wenn ihr eure Schritte mir zulenket, wird euch die Kraft zufließen, die euch ein Leben gewährleistet. Denn ihr öffnet euch dann meinem Liebekraftstrom und eure Herzen können nun gefüllt werden mit dem Lebenswasser und ihr seid dem ewigen Tode entronnen. Allein ohne Hilfe werdet ihr aber niemals die Löse von dem Feind eurer Seelen vollziehen können, denn es ist euer Wille geschwächt, und er wird geknebelt von ihm, er hält euch am Boden, und ihr könnet euch nicht allein erheben. Und ihr würdet nimmermehr zum Leben erwachen können, wenn nicht einer ständig Zutritt hätte zu euch. Einer, den der Feind nicht hindern kann, zu euch zu kommen, weil er stärker ist als der, der euch gefangen hält. Aber dieser eine kann euch nur helfen und euch befreien von ihm, wenn ihr selbst es wollet. Und auf das ihr es wollet, berühret euch seine Hand und lässet euch die Wohltat seiner Liebe spüren. Er tritt euch in den Weg, auf das ihr seiner achtet und ihm das Recht gebet, dass er euch löse. Jesus Christus, der durch seinen Tod am Kreuze sich das Recht erworben hat, auch in die Gebiete seines Gegners einzudringen, um zu lösen die Fessel derer, die es wollen. Meine erbarmende Liebe kommt auch zu den in der Tiefe befindlichen Seelen, sei es auf Erden oder im jenseitigen Reich. Wo größte Not ist, dort ist der Retter nahe. Dort zeigt sich Jesus Christus offensichtlich, auf dass die Menschen den Weg zu ihm nehmen, der allein sie aus der Nacht des Todes zum Licht des Lebens führen kann. Er ist das Leben selbst, das Fleisch angenommen hat auf Erden, um dem Leben zuzuführen, die dem Tode verfallen waren. In Jesus Christus trete ich selbst euch Menschen entgegen, und ich bringe euch wahrlich das Leben, so wie ihr euch helfen lasset von mir, so wie ihr nur eure Augen dem Kreuz zuwendet und nun die Kraft empfanget, euch zu erheben, Widerstand zu leisten und euch zu befreien aus der Gefangenschaft mit meiner Hilfe. Denn ich habe euch erlöst von der Sünde und vom Tod. Ich habe euch am Kreuz erworben das ewige Leben. Amen.